Musik aus Detroit und anderen Städten Michigans geht's heute im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war sozusagen Detroits Antwort auf die Four Seasons, Tim Tam and the Turn-Ons mit Wait a Minute. Und davor gab's The Shades of Blue mit Lonely Summer. Anderswo in Detroit brauten sich langsam ganz andere Klänge zusammen. Die MC5 haben Rock'n'Roll gespielt, James Brown Medleys, John Lee Hooker Nummern, sie haben ein Sun Ra Gedicht vertont und zwei Nummern der Troggs gecovert. Wenige Rockbands haben sich so weit ins Klangchaos vorgewagt wie MC5 aus Detroit. MC5 mit einer Eigenkomposition und der Aufforderung ans Publikum, come together.